Es ist schön, wieder hier zu sein nach langer Abstinenz. Vielen Dank, dass ihr uns habt gehen lassen nach Amerika für eine lange Zeit. Es ist schön, wieder hier zu sein. Unser Sohn hat sich sehr verändert. Er kann sich jetzt alleine umdrehen in beide Richtungen. Ich habe früher immer Eltern gehört, die sowas gefeiert haben, konnte das nicht nachvollziehen. Aber jetzt mein eigenes Kind hat, bin ich gespannt, wann er anfängt zu krabbeln. Ja. Ich habe ja seit meines Kommens haben wir eine Reihe durch die Psalmen begonnen und machen dort auch heute weiter. Nur damit ihr wisst, sie wird nicht ewig weitergehen. Es werden noch zwei Predigten folgen über die Psalmen nach der heutigen. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Liebst du das bürgerliche Gesetzbuch, das BGB oder das deutsche Grundgesetz? Hast du überhaupt ein Exemplar in deinem Bücherregal stehen oder eine digitale Kopie auf deinem Smartphone oder auf deinem Computer? Wenn ja, wie oft liest du in diesen Gesetzesbüchern und wie würdest du deine Beziehung zu ihnen beschreiben? Kommt da Freude bei dir auf, wenn ich dir jetzt den Auftrag geben würde, nach Hause zu gehen und heute Nachmittag das Grundgesetz durchzulesen? Würdest du da Freudensprünge machen oder wärst du eher schockiert und zu Tode gelangweilt? Dem Psalm, den wir uns heute in der Predigt anschauen, ist auf den ersten Blick ein sehr merkwürdiger Psalm. Es ist ein Psalm, der Gottes Gesetz lobt und preist und die abgrundtiefe Herzensliebe und Begeisterung des Psalmisten über Gottes Gesetz aufzeigt. Und als wäre das nicht komisch genug, handelt es sich dabei nicht um einen kurzen Psalm, sondern um den allerlängsten Psalm. Und das allerlängste Kapitel, das es in der Bibel überhaupt gibt. Wie schockierend ist das denn? Und du, ihr habt das Glück, dass ihr heute Morgen hier seid und hoffentlich keine Pläne habt für den Rest des Tages. Spurgeon hat Psalm 119 als das goldene Alphabet bezeichnet und William Wilberforce, der sich im 18. Jahrhundert erfolgreich für die Abschaffung des Sklavenhandels in Großbritannien eingesetzt hat, kannte ihn sogar auswendig und hat ihn jeden Morgen auf dem Weg zum Parlament durch den Hyde Park durchgebetet. Ich muss gestehen, dass ich noch nicht zu den Geschwistern gehöre, die diesen Psalm auswendig können. Die meisten von uns kennen Psalm 23, aber ich denke, kaum jemand wird Psalm 119 auswendig können. Der britische Pastor und Theologe Philip Henry hat seine Kinder dazu angehalten, jeden Tag über einem der 176 Verse nachzusinnen und damit den Psalm zweimal im Jahr durchzugehen, mit dem Ziel, dass sich die Kinder in den Rest der Bibel verlieben. Psalm 119 ist ein sogenanntes Akrostichon oder auch zu Deutsch Leistenvers, bei dem jede der 22 Strophen mit dem nächsten Buchstaben im hebräischen Alphabet beginnt. Unser Alphabet hat bekanntlich 26 Buchstaben, das Hebräische aber nur viel weniger, 22. Und jede Zeile in jeder Strophe beginnt auch mit dem gleichen Buchstaben. In der ersten Strophe beginnt jede Zeile also mit dem ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets, Alpha. Und in der letzten Strophe beginnt jede Zeile mit dem Buchstaben Omega. Deswegen sagt Jesus unter anderem auch von sich in der Offenbarung, dass er der Erste und der Letzte ist, das Alpha und das Omega. Das sind der erste und der letzte Buchstabe. Das wäre bei uns entsprechend A und Z. In der deutschen Übersetzung, die ihr vor euch habt, ist das aber für uns nicht zu erkennen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das wissen, bevor wir den Psalm lesen. Und damit ich meine Stimme nicht völlig verliere, habe ich mir heute Morgen tatkräftige Hilfe besorgt, die den Psalm mit mir lesen wird. Wir werden immer jeweils eine der 22 Strophen abwechselnd lesen, sodass ihr leicht merken könnt, wenn eine Strophe zu Ende ist und wann eine neue Strophe beginnt. Und jetzt bitte ich meine Helfer nach vorne. Wir haben das nicht geprobt vorher, insofern hoffe ich, dass das gut klappt. Die erste Strophe. Glücklich zu preisen sind alle, deren Lebensweg untadelig ist, die den Weg gehen, den das Gesetz des Herrn zeigt. Glücklich sind, die auf alles achten, was er in seinem Wort bezeugt, die vom Gesetz, vom ganzen Herzen nach ihm fragen, die kein Unrecht tun, sondern auf Gottes Wegen gehen. Du selbst, Herr, hast uns deine Ordnungen anbefohlen, damit wir sie mit ganzem Ernst betrachten. Ach, dass ich doch beständig die Wege gehen möge, auf denen ich deine Bestimmungen einhalte. Dann werde ich nicht in Schande enden, wenn ich auf all deine Gebote schaue. Mit aufrichtigem Herzen will ich dir danken, wenn ich immer besser deine Rechtsordnungen befolgen lerne, in der sich deine Gerechtigkeit spiegelt. An deine Bestimmungen will ich mich halten, verlasse du mich nur nicht ganz und gar. Wodurch hält ein junger Mensch seinen Lebensweg frei von Schuld? Indem er sich nach deinem Wort herrichtet. Von ganzem Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht von deinen Geboten abirren. Auch bewahre ich im Herzen, was du gesagt hast, um nicht gegen dich zu sündigen. Gepriesen seist du, Herr. Lehre du mich, deinen Bestimmungen zu folgen. Ich selbst will weiter erzählen, welche Rechtsentscheidungen du ausgesprochen hast. Es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen, den du als richtig bezeugst. Darüber bin ich glücklicher als über alles, was man besitzen kann. Gerne denke ich über deine Ordnungen nach. Achten will ich auf die Wege, die du vorgegeben hast. An deinen Bestimmungen habe ich große Freude. Dein Wort will ich niemals vergessen. Erweise mir, deinem Diener, deine Güte, damit ich neue Lebenskraft bekomme und dein Wort befolgen kann. Öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. Nur ein Gast bin ich auf dieser Erde. Enthalte mir deine Gebote nicht vor. Zu jeder Zeit verzehre ich mich vor Sehnsucht nach deinen Rechtsbestimmungen. Überhebliche Menschen hast du zurechtgewiesen. Verflucht sind alle, die deine Gebote außer Acht lassen. Befreie mich doch von Hohn und Verachtung, denn ich gebe Acht auf das, was du in deinem Wort bezeugst. Ganz gleich, ob Mächtige beieinander sitzen und sich gegen mich beraten, ich, dein Diener, sinne nach über deine Bestimmung. An dem, was du bezeugst, habe ich große Freude. Es ist der Ratgeber für mein Leben. Wie zerschlagen liege ich im Staub. Schenk mir neue Lebenskraft durch dein Wort. Ich habe dir erzählt, welchen Weg ich wähle, und du hast mir geantwortet. Nun lehre mich doch, deinen Bestimmungen zu folgen. Lass mich verstehen, welchen Weg deine Ordnungen vorgeben. Ich will nachsinnen über alle deine Wunder. Ich bin in Tränen aufgelöst vor Kummer. Richte mich auf durch dein Wort. Halte mich fern vom Weg der Lüge. Beschenke mich durch die Unterweisung aus deinem Gesetz. Den Weg der Wahrheit habe ich erwählt. Deine Rechtsbestimmung habe ich stets vor Augen. Ich halte fest an dem, was du bezeugst. Herr, lass mich nicht in Schande enden. Ohne zu zögern will ich den Weg gehen, den deine Gebote weisen, denn du machst mein Herz dazu bereit. Zeige mir, Herr, den Weg, den deine Bestimmungen vorgeben, dann will ich ihn gehen bis an mein Ende. Gib mir Einsicht, damit ich mich an dein Gesetz halte und es von ganzem Herzen befolge. Führe mich auf dem Pfad, den deine Gebote vorzeichnen, denn an ihm habe ich meine Freude. Lenke mein Herz hin zu dem, was du in deinem Wort bezeugst, und halte es fern vom selbstsüchtigen Streben nach Gewinn. Ja, halte meine Augen davon ab, nach trügerischen Dingen Ausschau zu halten. Schenk mir neue Lebenskraft, indem du mich auf deinem Wegen führst. Erfülle mir, deinem Diener, die Zusage, die du mir gegeben hast. Sie gilt allen, die Ehrfurcht vor dir haben. Lass mich nicht in Schanden enden. Mir graut davor. Deine Rechtsbestimmungen sind heilsam. Ja, ich sehne mich nach deinen Ordnungen. Erweise mir deine Treue und gib mir neue Lebenskraft. Schenk mir reichlich deine Gnade, Herr, und deine Rettung, wie du zugesagt hast. Dann kann ich dem, der mich beschimpft, Rede und Antwort stehen, denn ich vertraue auf dein Wort. Lass meinen Mund nicht verstummen. Hilf mir, die Wahrheit zu sagen. Meine Hoffnung setze ich auf deine gerechten Entscheidungen. An dein Gesetz will ich mich beständig halten, für immer und ewig. So werde ich frei meinen Weg gehen können, denn gewissenhaft forsche ich in deinen Ordnungen. Vor Königen will ich reden über das, was du in deinem Wort bezeugst, und ich werde mich nicht dafür schämen. Mit großer Freude erfüllen mich deine Gebote, die ich so lieb gewonnen habe. Ja, ich liebe und verehre deine Gebote, und über deine Bestimmungen sinne ich nach. Denk an das Wort, das du an mich, deinen Diener, gerichtet hast. Du hast mich doch darauf meine Hoffnung setzen lassen. Dies ist mein Trost in allem Leid, dass dein Zuspruch mir neue Lebenskraft gegeben hat. Bis zum Äußersten haben überhebliche Menschen ihren Spott mit mir getrieben. Ich aber bin von deinem Gesetz nicht abgewichen. Immer, wenn ich an deine Rechtsbestimmung dachte, die seit ewigen Zeiten gelten, Herr, dann fand ich Trost. Mich packt der Zorn über die Gottlosen, die deinem Gesetz den Rücken kehren. Deine Bestimmungen begleiten mich wie Lieder, solange ich als Gast auf dieser Erde lebe. Selbst spät in der Nacht denke ich an deinen großen Namen, Herr. An dein Gesetz habe ich mich ständig gehalten. Es ist ein Geschenk für mich, deine Ordnung bewahren zu dürfen. Herr, du selbst bist mein kostbarer Schatz. Ich habe versprochen, deine Worte zu befolgen. Von ganzem Herzen suche ich deine Gunst. Sei mir gnädig, wie du es zugesagt hast. Ich überdenke alle meine Wege und lenke meine Schritte zurück zu dem, was du als richtig bezeugst. Entschlossen und ohne Zögern bemühe ich mich, deine Gebote zu halten. Um mich her liegen die Fallstricke, die gottlose Menschen ausgelegt haben, aber ich vergesse dein Gesetz nicht. Selbst mitten in der Nacht stehe ich auf, um dir zu danken für die Rechtsordnung, in der sich deine Gerechtigkeit spiegelt. Ich bin ein Freund aller derer, die Ehrfurcht vor dir haben und sich an deine Ordnung halten. Herr, die Erde ist erfüllt von deiner Gnade. Lehre mich, deine Bestimmung zu folgen. Du hast mir, deinem Diener, stets Gutes erwiesen. Herr, so wie du es in deinem Wort gesagt hast, lehre mich gesundes Urteil und rechte Erkenntnis. Denn auf deine Gebote vertraue ich. Bevor ich vom Leid getroffen wurde, war ich verstrickt in Irrtum. Doch nun achte ich auf das, was du sagst. Du bist gütig und tust den Menschen Gutes. Lehre mich, deine Bestimmungen zu folgen. Überhebliche Leute erdichten Lügen über mich. Ich aber halte mich von ganzem Herzen an deine Anordnungen. Das Herz dieser Leute ist abgestumpft. Ich aber habe große Freude an deinem Gesetz. Es hat mir gut getan, dass ich vom Leid getroffen wurde. Erst dadurch lernte ich, mich auf deine Bestimmungen zu besinnen. Das Gesetz, das du ausgesprochen hast, bedeutet mir mehr als Tausende von Gold- und Silberstücken. Deine Hände haben mich geschaffen und gebildet. Schenk mir Einsicht, damit ich lerne, deine Gebote zu befolgen. Alle, die vor dir Ehrfurcht haben, werden sich freuen, wenn sie mich sehen, denn ich setze meine Hoffnung auf dein Wort. Ich weiß, Herr, dass deine Urteile gerecht sind. Du hast auch dann in Treue gehandelt, als du Leid über mich brachtest. Lass mich doch nun Trost finden, indem du mir deine Gnade schenkst. So hast du es ja mir, deinem Diener, zugesagt. Schenk mir in reichem Maß deine Barmherzigkeit, damit ich neue Lebenskraft bekomme, denn ich habe große Freude an deinem Gesetz. Stürze doch jene überheblichen Leute in Schande, sie, die mich mit ihren Lügen zu Boden gedrückt haben. Ich dagegen sinne über deine Ordnungen nach. Lass Menschen sich mir zuwenden, die Ehrfurcht vor dir haben, die vertraut sind mit dem, was du in deinem Wort bezeugst. Mein Herz soll einzig und allein an deinen Bestimmungen hängen, damit ich nicht in Schande falle. Ich verzehre mich vor Sehnsucht nach deiner Hilfe. Ich setze meine ganze Hoffnung auf dein rettendes Wort. Meine Augen halten sehnsüchtig Ausschau danach, dass du deine Zusage erfüllst. Wann wirst du mir Trost geben, so frage ich immer wieder. Ich fühle mich ausgedorrt wie ein leerer Wasserschlauch, der im Rauch hängt. Dennoch vergesse ich deine Bestimmung nicht. Wie viele Tage muss ich, dein Diener, noch warten? Wann endlich wirst du Gericht halten über alle, die mich verfolgen? Überhebliche Menschen haben mir Gruben gegraben, damit ich hineinfalle. Sie, denen dein Gesetz so ganz und gar nichts bedeutet. Alle deine Gebote spiegeln deine Treue. Hilf mir, denn man verfolgt mich mit falschen Anschuldigungen. Es fehlte nicht viel und meine Feinde hätten hier in unserem Land ein Ende mit mir gemacht. Ich aber weiche dennoch nicht von deinen Anordnungen ab. Sei mir gnädig und schenk mir neue Lebenskraft, so will ich gerne befolgen, was du gesagt und bezeugt hast. Für alle Ewigkeit, Herr, hat dein Wort Bestand. Es steht so fest wie der Himmel. Von Generation zu Generation währt deine Treue. Du hast der Erde ihr Fundament gegeben und so erhältst du sie. Nach deinen Ordnungen gibt es Himmel und Erde bis heute. Alles steht dir zu Diensten. Hätte ich nicht so große Freude an deinem Gesetz, dann wäre ich längst zugrunde gegangen in meinem Elend. Nie und nimmer will ich deine Ordnung vergessen. Durch sie hast du mich neu belebt. Ich gehöre dir, so rette du mich. Denn gewissenhaft forsche ich in deinen Ordnungen. Gottlose Verbrecher lauern mir auf, um mich umzubringen. Ich aber achte auf alles, was du in deinem Wort bezeugst. Ich habe gesehen, dass alles noch so vollkommene ein Ende hat. Deine Gebote aber gelten unbeschränkt. Wie lieb habe ich doch dein Gesetz. Den ganzen Tag sinne ich darüber nach. Deine Gebote machen mich klüger als meine Feinde, denn sie sind mir stets gegenwärtig. Ich bin verständiger als alle meine Lehrer, weil ich immer wieder nachsinne über das, was du bezeugst. Ich habe mehr Einsicht als erfahrene, alt gewordene Menschen, denn ich richte mich nach deinen Ordnungen. Von jedem bösen Weg halte ich meinen Fuß zurück, um dein Wort zu befolgen. Von deinen Rechtsbestimmungen weiche ich nicht ab, denn du selbst hast mich darin unterwiesen. Deine Zusagen sind für mich wie Gaumenfreuden. Ja, sie sind süßer noch als Honig. Aus deinen Ordnungen gewinne ich Einsicht. Darum hasse ich jeden Weg der Lüge und der Falschheit. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Ich habe geschworen und halte mich daran. Die Rechtsordnung, in der sich deine Gerechtigkeit spiegelt, der will ich treu beachten. Ich bin vom Leid sehr gebeugt. Herr, schenk mir neue Lebenskraft durch dein Wort. Nimm meine Dankgebete als Opfer an, Herr, und lehre mich, deinen Rechtsbestimmungen zu befolgen. Ständig ist mein Leben in Gefahr, doch dein Gesetz vergesse ich nie. Gottlose Menschen stellen mir Fallen, von deinen Ordnungen irre ich trotzdem nicht ab. Was du in deinem Wort bezeugst, ist mein kostbarer Besitz für alle Zeit. Es erfüllt mein Herz mit großer Freude. Ja, von ganzem Herzen will ich mich nach deinen Bestimmungen richten, jederzeit bis an mein Lebensende. Ich verabscheue es, wenn Menschen wankelmütig sind. Ich aber habe dein Gesetz lieb gewonnen. Bei dir finde ich Zuflucht. Du bist der Schild, der mich schützt. Ich setze meine ganze Hoffnung auf dein Wort. Haltet euch fern von mir, die ihr ständig Böses plant. Ich will die Gebote meines Gottes befolgen. Gib mir Halt, wie du es zugesagt hast. Dann habe ich wieder neue Lebenskraft. Lass mich in meiner Hoffnung nicht enttäuscht werden. Stärke mich, damit ich gerettet werde. Ich will beständig auf deine Bestimmungen achten. Du weist alle ab, die deine Bestimmungen außer Acht lassen. Denn ihre Pläne sind nichts als Lug und Trug. Alle im Land, die sich dir widersetzen, schaffst du weg wie Abfall. Daher liebe ich alles, was du in deinem Wort bezeugst. Aus Furcht vor dir zittere ich am ganzen Körper. Ich habe Angst vor deinen Strafurteilen. Ich habe mich so verhalten, wie es Recht und Gerechtigkeit entspricht. Lass mich nicht in die Hände derer fallen, die mich unterdrücken. Verbürge dich für mich, deinen Diener, damit es mir zugute kommt. Lass nicht zu, dass überhebliche Menschen mir Gewalt antun. Meine Augen halten sehnsüchtig Ausschau danach, dass du hilfst und mir zusagst, deine Treue zu erweisen. Handle an mir, deinem Diener, wie es deiner Gnade entspricht, und lehre mich, deine Bestimmung zu folgen. Dir diene ich doch, so gib mir Einsicht, damit ich recht begreife, was du in deinem Wort bezeugst. Es ist Zeit zu handeln, Herr, denn man hat dein Gesetz außer Kraft gesetzt. Umso mehr liebe ich deine Gebote, mehr als das allerfeinste Gold. Darum halte ich alle deine Anordnung für gut und richtig. Jeden Weg der Lüge hingegen hasse ich. Voller Wunder ist, was du in deinem Wort bezeugst. Darum halte ich mich von ganzem Herzen daran. Wem deine Gebote sich erschließen, für den verbreiten sie Licht. Gerade Unerfahrene gewinnen durch sie Einsicht. Meinen Mund habe ich weit geöffnet, wie einer, der nach Wasser lechzt. So groß ist mein Verlangen nach deinen Geboten. Wende dich mir zu und sei mir gnädig, so wie es denen zusteht, die deinen Namen lieben. Sprich ein Wort und mache meine Schritte dadurch fest und sicher. Und lass kein Unrecht Macht über mich gewinnen. Befreie mich von jeder Unterdrückung durch andere Menschen, so will ich mich weiter nach deinen Ordnungen richten. Wende dich mir, deinem Diener, freundlich zu und lehre mich, deinen Bestimmungen zu folgen. Mein Gesicht ist tränenüberströmt, weil man dein Gesetz so missachtet. Du, Herr, bist ein gerechter Gott. Deine Urteile sind richtig und gut. Was du in deinem Wort bezeugst und uns anvertraust, lässt deine Gerechtigkeit und deine große Treue sichtbar werden. Meine Leidenschaft für deine Gebote verzehrt meine ganze Kraft, denn meine Gegner vergessen deine Worte völlig. Jedes deiner Worte ist geläutert und rein, und ich, dein Diener, habe sie liebgewonnen. Zwar bin ich unbedeutend und verachtet, doch deine Ordnung vergesse ich nicht. Du bist und bleibst gerecht für alle Zeiten, und dein Gesetz ist gültig und wahr. Ich bin in Not und Bedrängnis geraten, doch an deinen Geboten habe ich große Freude. Was du in deinem Wort bezeugst, ist gerecht für immer und ewig. Gib mir Einsicht, damit ich neue Lebenskraft bekomme. Von ganzem Herzen rufe ich zu dir, erhöre mich, Herr. An deine Bestimmung will ich mich halten. Ich rufe laut zu dir, rette mich. Ich will auf alles achten, was du in deinem Wort bezeugst. Noch vor dem Morgengrauen flehe ich um Hilfe und setze meine Hoffnung auf dein Wort. Nachts liege ich mit offenen Augen wach und sinne nach über das, was du sagst. Sei mir gnädig und erhöre mich. Schenk mir neue Lebenskraft durch dein gerechtes Urteil. Menschen mit bösen Absichten kommen mir gefährlich nahe. Von deinem Gesetz haben sie sich weit entfernt. Doch du bist nahe, Herr, und auf alle deine Gebote ist Verlass. Schon längst weiß ich aus dem, was du in deinem Wort bezeugst, dass du es als Fundament von ewiger Gültigkeit gelegt hast. Sieh mein Elend an und rette mich, denn dein Gesetz vergesse ich nicht. Sorge für mein Recht und erlöse mich. Schenk mir neue Lebenskraft, so wie du es zugesagt hast. Für alle, die mich missachten, ist jede Rettung fern, denn sie fragen nicht nach deinen Bestimmungen. Dein Erbarmen ist unendlich groß, Herr. Schenk mir neue Lebenskraft durch dein gerechtes Urteil. Viele verfolgen und bedrängen mich, aber ich bin nicht abgewichen von dem, was du in deinem Wort bezeugst. Wenn ich die Menschen sehe, die dir untreu sind, dann erfasst mich Abscheu, weil sie dein Wort missachten. Sieh doch, dass ich deine Anordnung liebe. Herr, schenk mir neue Lebenskraft durch deine Gnade. Dein Wort ist durch und durch wahr, und ewig gültig sind alle deine Rechtsurteile. In ihnen zeigt sich deine Gerechtigkeit. Mächtige verfolgen mich ohne jeden Grund, doch nur vor deinen Worten erzittert mein Herz. Ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der reiche Beute macht. Lüge, hasse und verabscheue ich, doch deinem Gesetz gilt meine Liebe. Siebenmal am Tag preise ich dich für deine Rechtsordnung, in der sich deine Gerechtigkeit spiegelt. Großen Frieden haben alle, die dein Gesetz lieben. Es gibt nichts, was sie zu Fall bringen würde. Ich warte auf deine Hilfe, Herr, und halte weiterhin nach deinen Geboten. Von Herzen richte ich mich nach dem, was dein Wort bezeugt. Ich habe es sehr lieb gewonnen. Ja, ich halte mich an deine Ordnungen und an alles, was du bezeugst. Alle meine Wege liegen offen vor dir. Hab ein offenes Wort, Ohr für meinen Hilferuf, Herr. Gib mir die Einsicht, die dein Wort verleiht. Lass mein lautes Flehen zu dir dringen. Rette mich, wie du es zugesagt hast. Aus meinem Mund soll dein Lob laut erklingen, weil du deine Bestimmungen lehrst. Deine Zusagen will ich besingen, denn alle deine Gebote sind ganz und gar gerecht. Strecke deine Hand aus, um mir zu helfen, denn deine Ordnungen habe ich zur Richtschnur meines Lebens erwählt. Ich sehne mich nach deiner Hilfe, Herr. An deinem Gesetz habe ich große Freude. Schenk mir neue Lebenskraft, damit ich dich loben kann. Deine Urteile mögen mir dabei helfen. Ich bin so lange wie ein verlorenes Schaf umhergeirrt. Suche mich, ich diene dir doch, und deine Gebote habe ich nicht vergessen. Soweit Gottes Wort. Lasst mich kurz beten mit uns. Unser Vater im Himmel, wir preisen dich für dein gutes Wort. Und wir bitten dich, dass du redest und sprichst hier und jetzt, dass du unsere Herzen veränderst, dass dein Wort Frucht bringt in uns, dass wir verändert nach Hause gehen. In Jesu Namen. Amen. Ja, vielen Dank euch für eure Hilfe. Aus verständlichen Gründen werde ich nicht Vers für Vers durch den ganzen Psalm gehen heute Morgen mit uns. Aber ich denke und hoffe dennoch, dass Gott uns viele wichtige Dinge lehren wird. Der Psalmist verwendet eine Vielzahl von Begriffen, um über Gottes Offenbarung zu seinem Volk zu sprechen. Je nachdem, welche Übersetzung ihr habt, lest ihr von Gottes Gesetz, von Gottes Zeugnissen, von Gottes Befehlen und Anweisungen, von Gottes Geboten, von seinen Satzungen, Bestimmungen oder auch von seinem Wort. Im engeren Sinne bezieht sich der Psalmist damit auf die Tora, das heißt auf die Bundesgesetze und Bestimmungen, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat und die in den ersten 5 Büchern Mose zu finden sind. Und dazu gehört vor allem das Moralgesetz, das wir in den 10 Geboten sehen. Aber wie kann es sein, dass sich der Autor des Psalmes so sehr an Gottes Geboten und an seinem Gesetz ergötzt hat, dass er voll Begeisterung diesen ellenlangen Psalm geschrieben hat? War er ein geistlicher Überflieger oder jemand, den wir heute als gesetzlich beschreiben würden? Christen tun sich heute oft mit dem Gesetz Gottes sehr schwer, weil zum Teil große Missverständnisse darüber bestehen, welche Rolle das Gesetz Gottes im Leben eines Christen spielen sollte, der ja, wie es heißt, nicht mehr unter dem Gesetz ist, sondern jetzt aus Gnade lebt. Damit wir Gottes Gesetz richtig verstehen, müssen wir begreifen, welche Rolle es ursprünglich für Gottes Volk gespielt hat und zu welchem Zweck Gott es uns gegeben hat. Manche haben die Vorstellung, dass das Gesetz Gottes im Alten Testament dazu gedient hat, dass die Menschen durch das Halten des Gesetzes, also durch ihre Werke, durch ihr Tun, vor Gott gerecht und gerettet wurden. Und sich das mit Jesus Kommen nun völlig geändert hat und wir jetzt nicht mehr durch unsere Werke, sondern durch Gnade gerechtfertigt und gerettet werden. Aber das ist ein großes Missverständnis. Gottes Gesetz war nämlich nie dazu gegeben, damit sich die Menschen durch ihre Werke selbst retten konnten. Im Gegenteil, Gottes Rettung war immer schon aus Gnade. Das sehen wir auch schon in der Zeit, als Israel in Ägypten in der Gefangenschaft war. Gott hat Israel sein Gesetz nicht in der Gefangenschaft gegeben und gesagt, haltet meine Gebote fleißig und dann werde ich euch retten. Nein, er hat Israel bedingungslos auserwählt und geliebt und aus der Sklaverei gerettet und ihnen dann hinterher sein Gesetz gegeben. Gottes Gesetz war ein Ausdruck seiner Gnade und Liebe zu Israel. Durch das Gesetz hat sich Gott seinem Volk zu erkennen gegeben. Gott hat seinen Charakter und sein Wesen durch das Gesetz offenbart, sodass sein Bundesvolk ihn kennen konnte wie sonst kein anderes Volk auf der Erde. Das Gesetz war ein riesiges Privileg und ein Geschenk, das mit dem Bund kam, den Gott mit seinem Volk geschlossen hatte. Und es hatte zum Ziel, dass Israel das Leben in vollen Zügen genießen sollte. Genau so, wie der Schöpfer Gott es sich gedacht hatte. So sagt Gott in Levitikus 18, Vers 5, darum sollt ihr meine Satzung und meine Rechtsbestimmung halten, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Und das, was hier mit Leben gemeint ist, ist nicht das ewige Leben, wie man meinen könnte, sondern das Leben im Hier und Jetzt, im Wohlgefallen Gottes und in unserer Freude. Gott sagt mit anderen Worten, wenn ihr so lebt, wie ich es euch in meinen Geboten aufzeige, dann werdet ihr wahres Leben im Überfluss haben. Das verspreche ich euch. Und diese Funktion des Gesetzes, dass es uns Gott in seinem Wesen und in seinem Charakter zeigt, ist ein Teil dessen, was manche Theologen als die erste von insgesamt drei Funktionen des Gesetzes beschreibt. Die erste Funktion des Gesetzes ist wie ein Spiegel. Ein Spiegel, der uns zum einen zeigt, wer Gott ist und was sein Wesen und sein Charakter ausmacht. An den 10 Geboten erkennen wir zum Beispiel, dass Gott die Wahrheit ist. Und deshalb sollen wir die Wahrheit sprechen und nicht lügen. Wir sehen, dass Gott treu ist und deshalb sollen wir unserem Ehepartner treu sein und nicht untreu werden. Wir sehen, dass Gott heilig ist und deshalb sollen wir seinen heiligen Namen nicht in den Dreck ziehen und so weiter. Gleichzeitig sehen wir in diesem Spiegel aber nicht nur Gott und sein Wesen und seinen Charakter, sondern gleichzeitig sehen wir auch unseren eigenen Charakter, unser eigenes Wesen. Wir sehen die deutliche Diskrepanz zwischen unserer sündigen Natur und Gottes heiligem Wesen auf der anderen Seite. Gott sagt, wir sollen keine anderen Götter neben ihm haben, aber wir sind versucht, unser Vertrauen in Geld und in die Anerkennung von anderen Menschen zu setzen. Gott sagt, wir sollen unsere Eltern ehren und wir suchen nach Ausreden, warum das in unserem Fall nicht notwendig ist. Nach dem Motto, wenn du meine Eltern kennen würdest, dann würdest du verstehen. Gott sagt, wir sollen nicht neidisch sein auf das, was andere haben. Und dennoch sind wir schnell unzufrieden und wir beklagen uns, wenn wir sehen, dass es anderen Menschen besser geht. Die Funktion des Gesetzes ist in diesem Fall, dass es uns unsere Schuld und Sündhaftigkeit zeigt, damit wir erkennen, dass wir verloren sind und einen Retter brauchen. Der Kirchenvater Augustinus hat es so formuliert: Das Gesetz zeigt unsere Schwäche auf dass wir die Stärke suchen, die wir in Christus finden. Das Gesetz fungiert hier als ein strenger Schulmeister, der uns zu Christus führt. Zitat Ende. Das ist also die erste Funktion des Gesetzes, die eines Spiegels. Die zweite Funktion des Gesetzes ist es, dass es das Böse und die Ungerechtigkeit hemmt und zurückhält. Das Gesetz kann an und für sich zwar keine Herzen verändern, aber es kann dazu dienen, den Gerechten von dem Ungerechten zu schützen. Das haben damals auch die Gründer unserer Nation und die Gründer von vielen anderen Ländern erkannt und die meisten der 10 Gebote folglich gesetzt werden lassen. Diese zweite Funktion ist damit primär eine abschreckende Funktion, die verhindern soll, dass schlimmer Schaden entsteht. In den 10 Geboten sehen wir das zum Beispiel darin, dass Gott uns gebietet, den Namen des Herrn, unseres Gottes, nicht zu missbrauchen, da der Herr den nicht ungestraft lassen wird, der seinen Namen missbraucht. Das ist die zweite Funktion. Und die dritte Funktion des Gesetzes bringt uns schließlich viel näher zu unserem Psalm. Die dritte Funktion des Gesetzes ist es, uns zu zeigen, was Gott gefällt und was ihm nicht gefällt. Als wiedergeborene Kinder Gottes offenbart uns das Gesetz, was dem Vater gefällt, dem wir dienen wollen. Als Christen erfreuen wir uns an Gottes Gesetz, genauso wie Gott es selbst tut. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Und diese dritte Funktion des Gesetzes ist gleichzeitig auch die höchste Funktion des Gesetzes, weil sie dazu dient, dass Gottes Volk ihn ehrt und verherrlicht. Und das ist der Hintergrund von Psalm 119. Der Psalmist macht deutlich, dass Gottes Bestimmungen und Gesetze der größte Schatz in seinem Leben sind. Er sagt in Vers 72, das Gesetz, das du ausgesprochen hast, bedeutet mir mehr als Tausende von Gold- und Silberstücken. Wir haben nicht mehr Gold- und Silberstücke, für uns wäre das vielleicht ein Sechser im Lotto, eine riesige Summe Geld. Und in Vers 111 sagt er, was du in deinem Wort bezeugst, ist mein kostbarer Besitz für alle Zeit. Und in Vers 162 sagt er, ich freue mich über dein Wort wie jemand, der Reiche, im Ursprünglichen heißt es eigentlich, der fette Beute macht. Wenn du ehrlich bist heute Morgen, wie geht es dir, wenn du an Gottes Bestimmung und seine Gesetze denkst? Kommt da in erster Linie Freude und Dankbarkeit auf oder eher eine gewisse Beklommenheit, weil du dich eher eingeengt fühlst und Gottes Gesetz als Spaßverderber siehst? Oder hast du vielleicht in erster Linie ein schlechtes Gewissen, weil dich das Gesetz an deine Fehltritte und dein Versagen erinnert? Oder bist du vielleicht ganz entspannt, weil du dich nicht mehr unter dem Gesetz siehst, da Jesus ja für uns gestorben ist und wir jetzt unter Gnade leben? Wie kann deine und wie kann meine Beziehung zu Gottes Gesetz dem freudigen Jubel des Psalmisten ähnlicher werden? Ich denke, dass es zunächst einmal wichtig ist, dass wir Gottes Gesetz richtig verstehen und erkennen, welche Bedeutung es auch heute noch für den Christen hat. Das Neue Testament macht deutlich, dass das Zeremonialgesetz mit allen seinen Geboten zur rituellen Reinigung und zu all den Opfern für den Christen heute nicht mehr bindend ist, weil es auf Jesus hingedeutet hat und in ihm vollkommen erfüllt ist. Deshalb opfern wir auch heute hier keine Tauben und keine Ziegen mehr. Wir haben einen Altar hier stehen, aber dort steht das Wort Gottes. Neben dem Zeremonialgesetz gibt es dann aber auch das sogenannte Moralgesetz Gottes, das vorrangig in den 10 Geboten formuliert ist. Und Jesus macht im Neuen Testament deutlich, dass dieses Gesetz Gottes mit seinen ethischen Normen für uns heute genauso bindend ist wie damals. Und wenn überhaupt, dann verschärft Jesus es noch. Er sagt in der Bergpredigt Folgendes. Er sagt, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote, und wäre es das geringste, für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Ein wenig später sagt er, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Jesus hat zweifelsohne keine billige Gnade gepredigt, so wie Bonhoeffer sie nennt. Nach dem Motto, wenn wir aus Gnade leben, spielt es sowieso keine Rolle, ob ich sündige oder nicht. Paulus ist diesem gefährlichen Denken schon wenige Jahre nach Jesu Himmelfahrt in der Gemeinde in Rom begegnet und er räumt klar mit diesem Missverständnis auf, wenn er Folgendes sagt. Er fragt, welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maße auswirkt? Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Dieses Missverständnis von Gottes Gesetz und Gnade wird auch als Antinomismus bezeichnet. Es kommt aus dem griechischen Antigegen und Nomismus ist das Gesetz. Gleichzeitig auf der anderen Seite darf Gottes Gesetz aber auch nicht dazu missbraucht werden, dass wir meinen, uns durch das Halten von Gottes Gesetz vor Gott rechtfertigen zu können. Dass wir uns letztendlich selber durch unser Tun retten können. Das ist das, was im wahrsten Sinne als Gesetzlichkeit bezeichnet wird. Und Gesetzlichkeit kann ganz verschiedene Formen annehmen. Gesetzlichkeit in ihrer extremen Form leugnet das stellvertretende Opfer von Jesus vollkommen und behauptet, dass wir uns nur selber retten können durch unsere eigenen Werke. Daneben gibt es aber auch eine Gesetzlichkeit Light, also eine Light-Version, die sich voll und ganz auf Jesus beruft, dann aber anfügt, dass unsere Werke zu Jesu vollbrachtem Werk hinzugenommen werden müssen, um uns zu retten. Sie würden sagen, ohne Jesus geht zwar nichts, aber ohne unsere Werke eben auch nicht. Und diese verstecktere Form der Gesetzlichkeit ist viel häufiger und hat auch schon in den allerersten Gemeinden existiert, wie wir es im Neuen Testament lesen. Besonders im Galaterbrief spricht sich Paulus besonders scharf gegen dieses gefährliche Missverständnis aus, wenn er Folgendes sagt. Er sagt, ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken zu und wendet euch einem anderen Evangelium zu? Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wir haben euch das bereits früher gesagt und ich sage es hiermit noch einmal. Wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, sei er verflucht. Paulus geht so weit und nennt dieses gesetzliche Denken ein komplett anderes Evangelium. Und er macht deutlich, dass eine solche Person regelrecht verflucht ist. Es gibt ein Buch im Englischen, dessen Titel diesen Punkt anschaulich illustriert. Das heißt, für die, die Englisch können, Jesus plus something equals nothing. Also zu Deutsch, Jesus plus irgendwas ist nirgendwas oder gar nichts. Es macht deutlich, dass wir nichts, aber auch gar nichts zu Jesus vollbrachtem Werk am Kreuz hinzufügen können oder dürfen, wenn wir nicht gleichzeitig alles verlieren wollen. Wenn wir nämlich irgendetwas zu Jesu Werk hinzufügen, machen wir alles zunichte und stehen am Ende mit leeren Händen da, ohne einen Retter. Und diese deutliche Wahrheit des Neuen Testament wird aber leider auch schnell dahingehend missverstanden, dass das Gesetz selbst als etwas Negatives und Bedrohliches gesehen wird, was zur Folge hat, dass Menschen, die Gottes Gesetz ernsthaft studieren oder über seine wichtige Bedeutung sprechen, schnell als gesetzlich abgestempelt werden. Die Bibel spricht klar und deutlich davon, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, aber das bedeutet nicht, dass wir Gottes Gesetz nicht mehr halten sollen, sondern es bedeutet, dass wir nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes sind. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Ein Mensch, der an Jesus glaubt und gleichzeitig Gottes Gesetz und seine Gebote liebt und sie von ganzem Herzen halten will, so wie der Psalmist in dem Psalm, den wir lesen, der ist also nicht gesetzlich, sondern schlicht und ergreifend Christ. Eine solche Person hat begriffen, dass Gottes Gebote für den Christen primär ein unbezahlbarer Schatz ist, der unser Leben bereichert und uns in die Lage versetzt, das bestmögliche Leben zu leben. Wenn du heute Morgen hier bist und ehrlich zugeben musst, dass du dich schwer tust mit Gottes Gesetz, und da gehöre ich auch dazu bei Zeiten, dann lass mich dich ermutigen, dich ernsthaft mit Gottes Geboten zu beschäftigen. Nimm dir zum Beispiel für diese Woche jeden Tag eines der 10 Gebote vor und denk jeden Tag darüber nach und frag dich, inwiefern dieses Gebot dein Leben bereichert. Welchen Segen hat es, wenn du neben dem Gott der Bibel keine anderen Götter hast? Wenn du nichts und niemandem so viel vertraust wie deinem Schöpfer. Und was ist der Fluch oder der Nachteil, wenn du dieses Gebot ignorierst oder brichst? Und ich verspreche dir, dass sich deine Beziehung zu Gottes Gesetz zunehmend verändern und verbessern wird, wenn du dich ernsthaft auf es einlässt, wenn du darüber nachdenkst, betest und mit deinen Geschwistern hier in der Gemeinde sprichst. Und dann hab keine Angst vor Psalm 119 und fang an, diesen Psalm in deiner persönlichen stillen Zeit zu lesen und zu beten. Und ich garantiere dir, dass Gott dein Herz langsam, aber beständig verändern wird. Dann wird es auch immer mehr dein Wunsch sein, Gottes Gesetz nicht nur zu kennen, sondern zu lieben und zu befolgen, weil du Gott selbst liebst. Und das, was im engeren Sinne für Gottes Gesetz gilt, das gilt im weiteren Sinne auch für die gesamte Heilige Schrift. Der Psalmist spricht an einigen Stellen in diesem Psalm auch ganz allgemein von Gottes Wort. Und er macht deutlich, dass seine Liebe und Hingabe nicht auf Gottes Moralgesetz begrenzt ist. Im Gegenteil, jedes Wort aus Gottes Mund ist kostbar und wertvoll für ihn. So sagt er in Vers 103, deine Worte sind für mich wie Gaumenfreuden. Ja, sie sind sogar süßer als Honig. Und der Psalmist identifiziert sich so sehr mit Gottes Gesetz und damit mit Gott selbst, dass er traurig und zornig darüber ist, wenn Gottes Gesetz mit den Füßen getreten wird. Er sagt, mich packt der Zorn über die Gottlosen, die deinem Gesetz den Rücken kehren. Und dann sagt er, mein Gesicht ist tränenüberströmt, weil man dein Gesetz so missachtet. Und weil ihm Gottes Wort so viel bedeutet, will und kann er es auch nicht für sich behalten. Er sagt in Vers 46, vor Königen will ich reden über das, was du in deinem Wort bezeugst, und ich werde mich nicht dafür schämen. Gottes Wort trägt den Psalmisten aber nicht nur in guten Zeiten, sondern vor allem auch mitten im Leid und Schmerz. Er erkennt sogar an, dass es letztendlich Gott ist, der dieses Leid in seiner Souveränität geschickt hat. Er sagt in Vers 75, ich weiß, Herr, dass deine Urteile gerecht sind. Du hast auch dann in Treue gehandelt, als du Leid über mich brachtest. Lass mich doch nun Trost finden, indem du mir deine Gnade schenkst. So hast du es ja mir, deinem Diener, zugesagt. Schenk mir in reichem Maß deine Barmherzigkeit, damit ich neue Lebenskraft bekomme. Denn ich habe große Freude an deinem Gesetz. Gottes Wort ist seine Zuflucht und sein Halt in bitterster Not. Gottes Wort macht den Unterschied. Und damit wir nicht den falschen Eindruck bekommen von dem Psalmisten, macht er am Ende deutlich, dass er nicht vollkommen und sündlos ist. Im Gegenteil, er schließt mit folgenden Worten. Er sagt, ich bin so lange wie ein verlorenes Schaf umhergeirrt. Suche mich, ich diene dir doch, und deine Gebote habe ich nicht vergessen. Und das ist auch unsere Zuversicht heute. Auch wir sind einst alle wie verlorene Schafe umhergeirrt, bis unser guter Hirte kam, bis er sein Leben für uns gab, uns nachging und uns zu sich nahm. Und auch nachdem wir seine Schafe geworden sind, kommt es immer wieder vor, dass wir vom rechten Pfad abkommen. Und dann können wir uns nicht auf unsere eigene Orientierungskraft verlassen, sondern wir müssen den guten Hirten bitten, dass er uns sucht, dass er uns zurückbringt zu sich selbst. Und wenn du heute Morgen hier bist und wenn du noch nicht zu Jesu Herde gehörst, dann ist es unser Gebet, dass er dich sucht, dass er dir nachgeht und dass er dir durch sein gutes Wort ewiges Leben schenkt. Wir haben heute Morgen nur einen kleinen Einstieg zu Psalm 119 gefunden und wir haben bei weitem nicht den ungeheuren Reichtum und die Tiefen dieses kostbaren Psalmes ausgeschöpft. Aber ich hoffe, dass ihr ermutigt und inspiriert seid, diesen Psalm in eurer eigenen stillen Zeit oder gemeinsam mit Freunden oder mit einem Ehepartner oder als Familie tiefer auf den Grund zu gehen. Es mag das längste Kapitel in der ganzen Bibel sein, aber es ist auch eines der wertvollsten und eines der kostbarsten, das dein Leben verändern und bereichern wird, wenn du es im Vertrauen zu Gott liest und betest. Und das ist meine Hoffnung für dich. Lasst uns beten.